Сколько сейчас времени? Wie spät ist es jetzt? Ровно 8 по московскому времени. Punkt 8 Uhr Moskauer Zeit. Мои часы показывают без 3:06. Meine Uhr zeigt 3:06. На моих 7:03. Bei mir ist 6:03. Вам придется переставить свои часы. Sie müssen Ihre Uhren umstellen.